Der Hörverlag präsentiert Wie aus Feinden Freunde werden von Yuval Noah Harari, übersetzt von Birgit Niehaus, gelesen von Oliver Rohrbeck.